Amen. God, welcome in Jesus' name. We still continue our message. Es geht weiter mit der vorherigen Predigt. Which is the nature of angels. Die Natur der Engel. And we have now principalities. Und heute sprechen wir über Mächte und Gewalten. And principalities control the world. Gewalten kontrollieren die Welt. Principalities. Gewalten. Control the world. Sie kontrollieren die Welt. On both sides. Auf beiden Seiten. Amen. Christ's side and the natural people. Bei Christus und bei den natürlichen Menschen. Amen. Amen. The Bible called Jesus Christ the head of principalities and power. Die Bibel nennt Jesus Christus den Kopf aller Gewalten und Herrschaften. And he said he lives inside us today. Und er sagt, dass er in uns heute lebt. Amen. Amen. And the Bible calls Satan principality and power. Und die Bibel nennt auch den Teufel eine Herrschaft und eine Gewalt. Amen. Amen. You know, Colossians 2 calls Jesus Christ the head of all principalities and power. Kolosser 2 sagt er, Jesus Christus ist der Kopf aller Herrschaft und Gewalten. Praise the Lord. Halleluja. Colossians 2. Kolosser 2. Neun und zehn. He said, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him, which is the head of all principality and power. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Christ is the head of all. Christus ist der Haupt von allen Gewalten und Herrschaften. Then in Ephesians 6. Epheser 6. Go to Ephesians 6. Verse 12. Epheser 6, Vers 12. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Principalities control the two worlds. Herrschaften und Gewalten kontrollieren die beiden Amen. Welten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And here we just read that we don't fight against people. Und hier haben wir gelesen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. We go after those spirits that control their life. Wir sind hinter diesen Geistern her, die in ihrem Leben kontrollieren. Somebody getting it. We don't fight people. Wir bekämpfen nicht Menschen. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We don't fight our mother, our father, our brothers and sisters. Wir bekämpfen nicht unsere Geschwister. We say, but we wrestle against principalities and power. Wir bekämpfen Herrschaften und Gewalten. It says spiritual wickedness. You know the spirit that go through them. Die Geister, die durch sie gehen. Amen. It is those spirits that we are against. Es sind diese Geister, gegen die wir not against people. Und nicht gegen Menschen. You know, the religious world today, in der religiösen Welt ist man gegen Menschen. If you look at the Muslims, they are against people. Muslimen zum Beispiel sind gegen Menschen. They fight people. Sie bekämpfen Menschen. They put bomb in their body and then they explode and kill people. Sie jagen sich in die Luft und töten Menschen. How many people can you kill? Aber wie viele Menschen willst du töten? Amen. The people are not the problem. Leute, nicht das Problem. The problem is Satan. Das Problem ist der Teufel. If you see people are the problem, you will fight people. Wenn du Leute als das Problem siehst, wirst du auch gegen Leute kämpfen. You will just ready say we wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We are not to fight against people. Wir sollen nicht gegen Menschen kämpfen. But the spirit behind it. Sondern gegen den Geist, der dahinter steht. The door they open. You know those people they door for Satan to come into their life. Diese Menschen, sie öffnen dem Teufel die Tür, damit er reinkommt. Praise the Lord. Halleluja. Both worlds are controlled by them. Die beiden Welten werden von ihnen kontrolliert. And if we say world, we mean people. Wenn wir Welt sagen, meinen wir die Menschen. Amen. Amen. We mean people. Meinen wir Menschen. If we also say world, we mean their system. Wenn wir Welt sagen, meinen wir auch ihr System. Their ways, ihre their Wege, laws. Ihre Gesetze. Amen. Ways mean law. Wege sind Gesetze. Amen. Their ways, their laws. Ihre Wege, ihre their Gesetze. System. Ihr System. How they marry. Wie sie in die Ehe gehen. How they get their money. Wie sie ihr Geld Our verdienen. Money is coming from Christ. Unser Geld kommt von their Christus. Own come from satanic world. Ihr kommt, Amen. Ihres kommt von der teuflischen Whatever Welt. Is not of Christ is Satan. Was nicht von Christus ist, kommt vom Teufel. Praise the Lord. Halleluja. John 3:16. It says, For God so loved the world. Johannes 3:16 lesen wir, dass der Herr die Welt so sehr geliebt hat. God loved the world. Gott hat die Welt geliebt. He loved the people. Er hat die Menschen geliebt. Aber er hasst die Sünde. Somebody getting it? He loved people. That's why we are to love people. Deswegen sollen wir Menschen But auch lieben. We are to hate sin. Wir sollten die Sünde hassen. We are to hate the spirit that you know that keeps on walking through them. Hassen, der durch sie arbeitet. That is why to speak to people, you know, to speak to that spirit is greater, is more important than to speak people to the people. Deswegen ist es wichtiger, sogar zu diesem Geist zu sprechen, der durch sie arbeitet, als zu den Menschen an sich. I mean, in, you know, for example, husband and wife. Zum Beispiel bei Ehefrauen. Amen. We want to convince them. Wir wollen Leute überzeugen. Amen. No, no, no, no, no one can convince anybody. Aber niemand kann irgendjemanden überzeugen. You know, there are fights in homes today. In Familien gibt es viel Streit. Family, there are a lot of fight. In Familien gibt es viele Streit. See people, we see one another as the enemy. Weil wir einander als den Feind sehen. Amen. Mm. People are not your enemy. Aber Leute sind nicht deine Feinde. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. The real enemy is Satan. Der wahre Feind ist der Teufel. Amen. Amen. But you know, their body might be on the way. Ihr Körper kann im Weg sein. Amen. Their body might be on the way. Ihr Körper kann im Weg sein. And you don't pity that body. Aber deswegen haben wir kein Mitleid mit diesem Körper. Like Jesus did not pity Peter. Wie Jesus, er hatte kein Mitleid mit Petrus. Get behind me, Satan. Er hat gesagt, weiche von mir, Satan. Somebody get in it. Today we will think it to say it to somebody. Heute würden wir zögern, sowas zu How sagen. Will feel? Wie wird sich diese How Person will fühlen? Wie wird dieser Person reagieren? People were there. Aber Leute waren da, als das Amen. Passiert ist. A lot of people were there. Viele Leute waren da. These disciples, they were there. Seine Jünger But waren dabei. Jesus said, "Get behind me, Aber Jesus Satan. Hat es dennoch gesagt, weiche von mir, Satan. He said it to Peter. Er hat es zu Petrus gesagt. He said, "What you are saying is not coming from was my du father, sagst, kommt nicht von meinem Vater, sondern es ist menschlich, es ist fleischlich, was du gerade sagst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Both worlds have their different ways. Beide Welten haben ihre unterschiedlichen they Wege. Have their different systems. Sie haben ihre eigenen Systeme. They have their, what, you know, different things they value. Verschiedene Dinge, die sie wertschätzen. If you know, coming to Christ is going to change your value. Wenn wir zu Christus kommen, wird das unsere Wertschätzung ändern. A lot of things are going to go. Viele Dinge werden gehen. You know, friends are going to go. Do you know that? Werden gehen. You accept if you are not there fully. Es sei denn, du hast dich nicht vollkommen gegeben. Because once you come to Christ, friends must go. Weil wenn du zu Christus kommst, werden Freunde gehen, alte Freunde werden gehen. Viele Dinge werden sich verändern. And that's why coming to Christ is so risky. Deswegen ist es auch riskant, zu Christus zu kommen. It's expensive. It is teuer und gefährlich. Coming to him is so risky. Zu ihm zu kommen ist riskant. Because a lot of things that are love that you know. A lot of things are going to go. Viele Dinge werden gehen. You know, what you used to love. Was wir früher geliebt haben. You used to go. Orte, an die wir früher gegangen sind. He will not even say, don't go. Er wird nicht sagen, geh nicht But dahin. The desire to go there will go. Aber der Wunsch, dorthin zu gehen, wird dein Herz things verlassen. You used to love will go. Dinge, die du geliebt hast, wirst du nicht mehr lieben wollen. Great chance is I become born again. Weil es eine große Veränderung gibt. Eine große Veränderung, nachdem wir wiedergeboren wurden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, to be born again is something so good. Wiedergeboren zu sein ist etwas so Gutes. Amen. Amen. And it's so risky. Es ist so riskant. Praise the Lord. Halleluja. Amen. There's going to be a change in everything. Es wird in allem eine Veränderung geben. Because light has come, weil das Licht ist gekommen und die Dunkelheit muss weichen. Amen. Amen. You know, those people that we are not a lot for a lot of people we live. Die Leute werden gehen, that did not even love you in the first place. Die dich vorher nicht geliebt haben. They pretend to love you. Und nur so getan haben. Because if they really love you, wenn sie dich wirklich you lieben, have a relationship with Christ, you not drive them. Sollte sie deine Beziehung zu Jesus nicht verscheuchen, sondern sogar näher an dich rücken. Those people that pretend to love you are the ones where they never love you. Leute, die so tun, als ob sie dich lieben, obwohl sie dich nicht lieben. Amen. I'm speaking from experience. Und ich spreche aus Erfahrung. Amen. But you have to let it go. Aber wir müssen es loslassen. Coming to Christ is so expensive. Zu Christus zu kommen ist teuer. Matthew 13. Matthäus 13. Very, very expensive. Sehr, sehr teuer. Amen. Amen. Matthew 13. Matthäus 13. Yeah, you know, Jesus is teaching us about now. He was teaching us what the life we are going to live now. Jesus hat uns hier beigebracht, wie wir leben werden. Amen. The life that you know God's children are going to live. Was Kinder Gottes führen werden. He came to show us how to live in His kingdom. Er kam uns zu zeigen, wie wir in seinem Königreich leben. Is somebody getting it? From verse 44. Matthäus 13, 44. He said again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. Is somebody get there, please? Jennifer, can you help us to read? Verse 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jeden Acker. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The which when a man had found, he hid it. And for joy thereof, goeth and selleth all that he had, and buy that field. He's talking about his own kingdom. Er spricht über sein eigenes Königreich. That is so expensive. Was so teuer ist. That you will sell everything. So alles verkaufst, um es zu gewinnen. A lot of things are going to go. Viele Dinge werden gehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said he hid it. He hid it. Er hat es versteckt. You hide it. You versteckst have to hide den Schatz. Amen. It means you have to value it, to hide it. What you hide, what you value. Du schätzt es wert, weil du es versteckst. Amen. What you value, you have to value your salvation. Und du musst deine Errettung, deine Erlösung wertschätzen. Is somebody getting something here? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. You value your salvation. Wir müssen unsere Errettung schätzen und nicht zulassen, dass irgendetwas das angreift. Oh, Daddy. He paid with his blood. Er hat mit seinem Blut bezahlt. The salvation is bought with his blood. Deine Errettung ist gekauft blood. Mit seinem Blut. Not just animal's blood. Nicht mit Not menschlichem man's Blut, but God's blood. Sondern mit Gottes Blut. Amen. Amen. Amen. Verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pears. Seeking something good. Etwas Gutes sucht. You are looking for something good. Wir nach etwas Gutem suchen. Amen. Not something evil. Nicht etwas Böses. What Christ called good. Sondern das, was Christus gut and nennt. Not what man called good. Nicht das, was der Mensch gut nennt. Man never know what is good. Denn der Mensch weiß nicht, was gut ist. They see evil, they call it good. Sie sehen das Böse und nennen es and gut. They see good, they call it evil. Sie sehen das Gute und nennen es Böse. They hate Jesus Christ today, the only good thing. Sie hassen Jesus Christus, obwohl er das einzig Gute ist. They hate Jesus Christ. Sie hassen Jesus and Christus. They never see him as good. Sie erkennen ihn nicht als gut. Amen. If they see him as good, they will wenn sie ihn als gut erkennen würden, würden sie ihm folgen. They will believe it. Sie würden ihm glauben. They will have relationship with sie hätten eine Beziehung mit ihm. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. 46. For when he had found one pair of great price, just one of very high price. Eine kostbare Perle hat er gefunden. He said, went and sold all that he had and bought it. Can you see the kingdom of heaven, how expensive it is? Wie teuer das Königreich des Himmels ist. Sehr teuer. Amen. Because it will take everything from you. Es wird dir alles nehmen. Amen. The old life. Das alte Leben. The old life will no longer be there for you. Das alte Leben ist nicht mehr da. The old life that you control. Das alte Leben, was du kontrolliert hast, wird gehen. It will not be the life that he controls. Es wird dann das Leben sein, was du kontrollierst. The old life that Satan controls will go. Was er kontrolliert. Amen. The old life that Satan controlled. Das alte Leben, was der Teufel kontrolliert hat. But you now have a new life. Aber was ein neues Leben jetzt? Besides the thief coming, but to steal, kill and destroy. Der Dieb kommt nur, um zu töten und zu stehlen und but zu zerstören. But I come to give you life. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Is somebody getting it? The new life that he has given you. Das neue Leben, was er dir gegeben hat. You can come at any time. Value the life. Wir sollten dieses Leben wertschätzen. Value your salvation. Wir sollten unsere Rettung wertschätzen. You know, people think that the whole year, you know, people, you have the whole life before you. Weil sie denken, dass man sein ganzes Leben noch vor sich hat. Amen. Somebody you know died some weeks ago. Aber jemand, den... Your places of work before. Aber selbst auf unserer Arbeit sehen wir, wie Leute sterben. Amen. You see how people die. Wir sehen, wie Leute von uns Amen. Gehen. Now these people, they thought that their whole life is before them. Leute dachten, dass sie noch ihr ganzes Leben vor sich haben. They always look at the old people and say, they are the one going to die. Sie sehen, schauen sich die alten Leute an und denken, diese alten Leute werden vor ihnen sterben. They look at those in the hospital, they say, they are the one going to die. Sie schauen sich die Leute, die im Krankenhaus liegen und denken, diese Leute werden vor mir sterben. That you are sick does not even mean death. Aber nur weil du eine Krankheit hast, heißt nicht, dass du sterben wirst. Praise the Lord. Yeah. Like a lady told me years ago. Wie eine Frau mir mal vor ein paar Jahren gesagt she said, hat. Her mother is dead. Ihre Mutter ist gestorben. And this mother never was never sick. Und diese Mutter, ihre Mutter war nie krank. She said, but her mother's senior sister that was always sick. Aber ihre Tante, die immer wieder krank war, always sick from immer wieder krank war und von einer Krankheit zur anderen lebt, lebt immer noch. But mother that never fell sick. Aber ihre Mutter ist niemals krank only geworden. Only once it became sick. Einmal ganz krank that. Geworden und dann ist sie direkt gestorben. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. You know, people want to ask why. Leute fragen warum. Amen. Okay. He said, well, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. You know, they think they have everything before them. Sie denken, sie haben die ganze Welt zu füßen. So God is going to take everything from me. Und Jesus is going to take everything. Jesus wird alles wegnehmen. So it's so risky to start to have relationship with him. Deswegen ist es riskant, die Beziehung zu haben. Alles wird gehen. Yes, everything that he doesn't want for you. Ja, alles, was er nicht will für dich, wird gehen. And everything that he doesn't desire. Alles, was er sich nicht wünscht, you should better pray that they go. Dafür sollten wir sogar beten, dass es geht. Because if you don't have his own thing, you have Satan's. Weil wenn wir nicht seinen Besitz haben, dann werden wir den Besitz des Teufels Amen. In uns haben. Amen. You know, he doesn't want to take anything from you. Er will uns nichts wegnehmen. He sent Elijah to the widow woman. Er hat Elias zur Witwe geschickt. He said, give me the last food. Er hat gesagt, gib mir dein letztes Essen. Was he going to take everything from that woman? Er wollte sie nicht berauben. Believing him is everything. Sondern an ihn, an Jesus Christus zu glauben, ist alles. Sollte alles sein für uns. Somebody getting it. He doesn't want to take anything from you. Er möchte nichts von uns wegnehmen. He knows what is good for you. Er weiß aber, was gut he ist für uns. Have, you know, there's a place I read. I don't know if we are able to go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Psalm 37. Psalm 37. Very important. Very powerful. Sehr wichtig und kraftvoll. Amen. Amen. If you go there, let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Psalm 37. Psalm 37. He said, afraid not yourself because of the evildoers. Neither be thou envious against the workers of iniquity. Is somebody getting something here? Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Amen. Amen. The old life is talking to you about the old life. Geht hier um das alte Leben. If Abraham's mind had been the old life, he could have returned it. Hätte Abraham über das alte Leben nachgedacht, wäre er zurückgegangen. Let the old be dead and buried. Lass zu, dass das alte tot und begraben ist. Somebody getting it. Amen. Allow the old to be lass zu, dass das alte Leben tot und dass es vorbei ist. We don't need to do our shit. Wir müssen uns nicht verabschieden vom alten Leben. Amen. No, somebody said he was going to do our shit. Jesus said no. Einer wollte sich verabschieden und Jesus hat gesagt, du brauchst nicht verabschieden. Amen. You don't need, you don't have shit for Satan. Du musst dich nicht verabschieden vom Teufel. Es ist vorbei mit ihm. Amen. You're choosing Christ means it's already over. Dass du dich für Christus entschieden hast, heißt, dass es schon vorbei ist. The Lord has done the hard shit. Der Herr hat sich schon für dich verabschiedet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Free not yourself because of the evildoers. Neither be thou envious against the workers of iniquity. Don't love what they love. Don't desire nicht, what they desire. Und wünsche nicht, was sie sich wünschen. They marry. They have children. Sie haben Kinder. Sie haben dies und jenes. You know, I thought of it. You know, when we went to Nigeria. Ich habe darüber nachgedacht, als wir in Nigeria waren. Years ago, I could see this family, some family, especially this family. This family was booming. Ich habe eine Familie gesehen, die so viel Erfolg hatte. If you see there how you want to be part of that family. Und ich wollte so gerne Teil von dieser Familie sein. But when we went there last this year. Aber als wir dieses Jahr dahin gegangen sind. If you see that home, it's like a cursed home. Habe ich erkannt, dass dieses Haus verflucht ist. Dead everywhere. Und tot überall lauert. The building collapsed. Dass das Gebäude sogar eingekracht ist. Praise the Lord. Halleluja. He said, for death shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. To do good is talking about what Christ called good. Hier tue Gutes bedeutet das tun, was Christus and möchte. Not what religion called good. Und nicht das, was Religion gut nennt. Not what religion called good. Was Religion gut nennt, Kinder adoptieren, give them money, Geld give geben, them clothes. You know, Caritas. Kleidung geben, wie Caritas. Caritas. They give, you know, let me use this example again. You know, if you want to, you know, you give fish something good to catch it. Um Fische zu fangen, benutzen wir einen Köder. Amen. Do you really love that fish, or is going to land in your tummy? Aber wollen wir diese Fische wirklich füttern oder wollen wir sie doch eigentlich selber essen? Amen. You know, you give rats. You know, you give them good thing. What they call, then we call it good thing. Oder? But it's easy to keep them at home or to kill them. Nutzen wir diese Sachen, um diese Tiere zu füttern oder um sie eigentlich zu töten? He says, so shall thou dwell in the land. How to live in Christ's world. Is to see Christ. Wir leben in Christus, indem wir Christus sehen. Is to love what he loves and indem wir das lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. Somebody should help us to read verse 3 again. Vers 3. Yes, that. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und ihm betreue. Amen. Amen. Trust in the Lord. And do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 4. Ralph, can you help us to read verse 4, Schatz? Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Delight yourself also in the Lord. He shall give thee the desire of your heart. Delight. Hab deine Freude am Herrn. Desire him. Suche ihn. That's how your desire, the old desire goes. So wird das Alte, was wir suchen, vergehen. Once you desire him, wenn wir uns ihn wünschen, take away the old desire. Dann nimmt er diese alte Lust weg. Commit your way unto the Lord. Trust also in him. And he shall bring it to pass. And he shall bring forth your righteousness as the light. And the judgment as the noonday. Rest in the Lord. Rest in the Lord. Halte still and wait patiently for him. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Wait patiently. Warte. For him. Rest in him. Allow him to be your rest. Lass zu, dass er deine Ruhe ist. Allow him to be the reason why you rest. Lass zu, dass er der Grund ist, warum allow du dich ausruhst. Him to be your rest. Dass er deine Ruhe ist. Free not yourself because of him who prospereth in his way. because of the man who bringeth wicked devices to pass. Praise the Lord. Hallelujah. The ways that seemeth right unto a man, the end thereof is death. Denn es gibt einen Weg, der gut aussieht, aber das Ende davon ist der Tod. Cease from anger and forsake wrath. Feed not yourself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off. You know, evildoers, talking about evildoers. Who are the evildoers? In 9 lesen wir über Übeltäter. Wer sind diese Übeltäter? Are those who keep on rejecting Christ. Die Christus verweigern. Are those who keep on rejecting the truth. Die die Wahrheit verweigern. That hate the truth. Die Wahrheit hassen. That call what Christ called good, evil. Die das, was Christus gut nennt, böse nennen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. It's not just for the unsaved alone. Es ist nicht nur für die Ungläubigen, sondern auch für die Gläubigen. Their mind is unrenewed. Dessen Gedanken aber unerneuert sind. Die nicht zulassen, dass das, was ihrem Geist ist, in ihre Seele kommt. Amen. Amen. Evildoers shall be cut off. Die Übeltäter werden ausgerottet. Those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Praise the Lord. Halleluja. But yet a little while, the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Just like that home. Shall inherit the earth. Amen. Amen. The meek, talk about the meek. Who are the Sanftmütigen? Wer sind die Sanftmütigen? Die sich Christus hingeben. Die lernen das zu lieben, was Jesus liebt und hassen, was Jesus hat. Jesus is final. Die Jesus, das Wort von Jesus als das letzte Wort sehen. Is somebody getting the meek? Amen. Die Sanftmütigen. Shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. The wicked plotted against the just, and gnashes upon with his teeth. The Lord shall laugh at him, for his tear that his days is coming. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow to cut down the poor and the needy, and to slay such as be of upright conversation. Please, the poor. Those, die Armen. Those Christ called the poor. Es gibt die Armen, die Jesus Christus arm nennt. And not what this world called the poor. Und nicht das, was diese Welt arm nennt. Those God called, Christ called the needy. And not what those that this world called the people, the men called the needy. Amen. Das, was Christus elend nennt und nicht, was diese Menschen elend nennen. And the wicked. Those the Lord called wicked. Und das, was Christus bösartig nennen. The wicked. Amen. Amen. The wicked. You know, God has forgiven them. Jesus they never forgive others. Hat ihnen vergeben, aber sie vergeben anderen nicht. Is somebody getting it? The wicked are those that, you know, they don't forgive because God has forgiven them. Sie vergeben nicht, obwohl Gott ihnen vergeben hat. But they forgive so that God will forgive you. Sie glauben, dass sie as the wicked. Dass sie vergeben, damit sie Vergebung vom Herrn empfangen. He said, their soul shall enter into their own heart, and their bones shall be broken. A little while. Abato, can you help us to read verse 16? If you are there. Don't know if you are there. Amen? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. A little while. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Amen? Mm-hmm. A little. It's not about Psalm 37:16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. It's not about quantity. Es geht nicht um Quantität, it's about quality. Sondern Qualität. No money is too big for Satan to destroy. Weil es egal, wie viel Geld du hast, der Teufel kann no es dennoch money zerstören. Is too big for Satan to steal. Er kann es dennoch stehlen. Amen. For the arms of the wicked shall be broken. But the Lord uphold the righteous. You see, if you keep on reading it, just reading it continuously, you can see the old you. Sehen wir das alte selbst und das neue selbst, den Unterschied. Amen. Amen. That is no longer the old. Das nicht mehr das alte ist. He doesn't want to take anything from you. Er will uns nichts wegnehmen. Amen. Amen. He want the old to go forever. Er will, dass das alte für immer geht. The old has never been good for you. Das alte war nicht gut für uns. Is somebody getting it? Mm. Die natürliche Welt und die Welt von Christus haben ihre unterschiedlichen Wege, haben ihre Systeme, unterschiedliche Wünsche und Motive. In 1. Johannes lesen wir, wir sollen die Welt nicht lieben. Es geht um das System. 1. Johannes. Halleluja. Principalities, you know, they are principalities. Say, I love the world. But Christ, as the head, said, love not the world. John, 1 John. 1. Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 3. Vers 3. 1. Johannes 3. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, 1 John 2. Amen. 1 Johannes 2. From verse 15. It says, love not the world, neither the things that are in the world. 1 Johannes 2, Vers 15. So, are you getting it? Hab nicht lieb die Welt. Elias, can you help us to read? Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. He's talking about the system. Es geht um das System der Welt, ihre Wege. Amen. Their desire. Ihre Wünsche. What they value. Was sie wertschätzen. No, what they respect. Was sie respektieren. We don't respect people because they are old. Aber wir respektieren Menschen nicht, weil sie alt sind. We respect people because of Christ. Wir respektieren Menschen wegen Christus. You know, religion says respect people. Religion sagt, respektiere Leute, weil sie alt sind. You respect people because they have Jesus. Aber wir sollten Leute respektieren, weil sie Jesus haben. You are there for people because of Christ. Wir sind da für Leute wegen Jesus. He says, you know the book of James. Go to James. Jakobus. Put something here, let us see James. Praise the Lord. Hallelujah. James. James 2, Vers 9. Jakobus 2, Vers 9. Okay, Eva, will you help us to read? Are you there? Yeah. Okay. Jakobus 2, 9, ne? Ja. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Ralph, can you help us to read it again? Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. If you have respect to persons, wenn wir Leute respektieren, ist das sündhaft. Respecting people because of their age. Leute zu respektieren wegen ihrem Alter, das ist Sünde. That's the system of this world today. Aber das ist das System dieser Welt. That's the system of religion. Das ist das System der Religion. Amen. Mm. Don't you know it's old? Weil er alt ist, müssen wir ihn respektieren. Don't you know it's young? Weil er jung ist, braucht er keinen Respekt. You respect people for Christ. Aber wir respektieren Leute wegen Christus. Once you come to Christ, it's no longer about age. Geht es nicht mehr um Alter. It's no longer. You know, there's no old spirit. There's no young spirit. Es gibt keinen alten Geist, einen jungen Geist. It's no longer about woman or male or female. Um Mann oder Frau. Look at the world today. Guck euch die Welt an. Look at the whole world today. Die ganze Welt. You know the fight between the women and the men. Kämpfe zwischen Frauen und Männern. Amen. How they see the women so low. Wie man Frauen so erniedrigt und klein sieht. Because there is respect for man. Weil der Respekt für Männer da ist. It is. For aber wir sollten wegen Christus respektieren. We respect people because wir respektieren of Jesus. Christus, Leute wegen Christus. If they don't have Jesus, we want them to come to Jesus. Wenn sie Jesus nicht haben, wollen wir, dass sie zu Christus kommen. Somebody getting it. Mm. But if you have respect to a person, you commit sin. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. And are convinced of the law as transgression. Go back to 1 John. 1. Johannes. Vers 15. Love not the world. 1. Johannes. Neither the things 2:15. That are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You cannot love both. Wir können nicht beides lieben. Right now we are going to choose. Wir müssen uns entscheiden. To follow Christ. Entweder Christus folgen. For Christ to be your father. Dass Christus unser Vater or ist. Satan to be your oder father. Dass der Teufel unser Vater it's not ist. Going to be both are your father. Wir können keine is somebody getting Stiefväter one haben. Of them is going to give birth to you. Einer von ihnen wird uns gebären. Amen. Amen. You know, if you have, you know, two fathers. Zwei Väter. Amen. Amen. Two father. If your mother said, I slept with this, I slept with this, to give birth to you. Wenn deine Mutter sagt, like du hast mit dieser, sie hat mit dieser Person geschlafen und sie hat mit der anderen Person geschlafen, um dich zu gebären. Are you getting it? Das macht keinen Sinn. You know, who is your father? Einer muss dein Vater sein. You have two men. I slept with this, I slept with this. That's how I became pregnant. And I gave birth to you. No one will love that. Niemand würde das akzeptieren oder glauben. You are going to choose one. Du musst dich entscheiden. He said, the Bible said you cannot serve God and mammon. Denn du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Amen. Amen. You cannot serve both. Du kannst nicht beiden dienen. You cannot love the world and du kannst nicht die Welt lieben und den Vater lieben. You are going to choose one. Du wirst dich für einen entscheiden müssen. And we want to have both. Aber wir wollen beides. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 16 says, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. You know, here he's talking about their ways. Hier geht es um ihre their Wege, system, ihr System. What they love, what they was sie lieben, was sie wertschätzen. Don't admire them. Wir sollen sie nicht bewundern. Don't admire them. Wir sollten sie nicht bewundern. Whatever they call victory. Wir sollten nicht das bewundern, was sie Erfolg nennen. Amen. Amen. They may have, you know, one not believing God for this. They may even have it. Vielleicht haben sie diese Sachen, die du eigentlich Gott anvertraut hast, aber dennoch sollen wir das nicht beneiden, was sie haben. Again, the wicked are not only unsaved. Die Übeltäter sind nicht nur die Ungläubigen. Auch wir, die uns, die sich Kinder Gottes nennen. Those that hate Jesus Christ and they crucified him. Die Leute, die Jesus Christus gehasst haben und gekreuzigt haben, Johannes 8. Amen. Amen. They were pursuing him everywhere to sie haben ihn gejagt, um ihn zu töten. Amen. Amen. Because they hate the truth. Weil sie die Wahrheit hassen. They never love the truth. Sie lieben die Wahrheit nicht. A lot of us never love. We don't love the truth. Viele von uns lieben die Wahrheit Amen. Nicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to this place, John 8. Johannes 8. Amen. Amen. John 8. Praise the Lord. Halleluja. John 8, from verse 37. Johannes 8, 37. He said, I know that you are Abraham's seed. You know Abraham, you know, why anything concerning Abraham, it is coming, it's as if it's coming from God. Alles, was Abraham angeht, scheint so, als ob es von Gott kommt. Amen. It is as if it's they are coming from God. Als ob es von Gott kommt. These people, they are Abraham's seed. Diese Leute sind Abrahams Samen. Amen. But they hate Jesus. Aber sie haben Jesus gehasst. God people hate God's children today. Gottes Leute hassen Jesus. They hate Jesus Christ. Sie hassen Jesus Christus. Jesus said, if they hate me, they hate you. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. He said, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me. Because my world had no place in you. These people supposed to be number one to love him. Eigentlich sollten diese Leute Jesus erst recht lieben. They were closer to God than any other nation. Sie waren Gott näher als jedes andere Volk. They were so close to God. Sie waren Gott so nah, aber dennoch so fern von ihm. Amen. That your father, your mother is a pastor does not mean you will make heaven. Dass dein Vater oder deine Mutter ein Pastor ist, heißt nicht, dass du in den Himmel kommst. That's your, you know, does not that you will make heaven. Das heißt nicht, dass du in den Himmel kommst. Amen. Amen. Is that, that's not qualification. Das ist nicht die Qualifikation dafür. Amen. Amen. Abraham had two sons. Hatte zwei Söhne. To Isaac. He was having two sons. Er hatte zwei Söhne. But God did not call Ishmael his son. Aber Gott hat Ismael nicht seinen Sohn genannt. He said, give me your only son. Er hat gesagt, gib mir deinen einzigen Because Sohn. That is the son I gave weil das ist der Sohn, den ich anerkenne, the other one is den, ich, from the world. Den ich dir gegeben habe. Der andere kommt nicht von mir, kommt von der Welt. Is somebody getting it? It's not my desire for you. Ist nicht meine Wünsche für dich. My desire for you is what meine I Wünsche call für dich, mine. Die sehe ich. It's what I call und die yours. Erkenne ich und die sind auch dein, die sind mein. Amen. Are you getting something here? Praise the Lord. Halleluja. You know, everybody, people will say children are coming from God. Leute sagen, alle Kinder kommen It's not von Gott. All children. Aber nicht alle Kinder. God told Abraham, give me your only son. Gott hat zu Abraham gesagt, gib mir deinen einzigen Isaac, Sohn. Ishmael was there. Ismael war damals schon Already da. There. Er war schon da. What he never desired for you, never see it as yours. Was er sich nicht für dich wünscht, sieht er nicht. Is somebody getting it? He never see it as yours. Er sieht es nicht als dein. He never count it as er yours. Zählt das nicht he mit. Will have 100 children. Wenn du 100 he Kinder hast, desire them for wenn er you. Sich nicht die für dich wünscht, sind das nicht deiner. Including wife and husband. Und das geht auch für jeden, jede andere Sache in deinem Leben. Ob es ein Job ist oder ob es Ehe ist, alles. Remember somebody that married five husbands. Erinnert euch an diese Frau, die fünf Männer hatte. In John 4:5. Amen. In Johannes 4. She married five husbands. Sie hat fünf Ehemänner and geheiratet. Jesus said, out of the five, there is no one that is your aber, husband. Aber Jesus hat gesagt, von diesen fünf sind dennoch nicht alle fünf deine Ehemänner. Praise the Lord. Yeah. Amen. He said, out of the five. How many can somebody guess? I'm married before you get the right one. Wie oft kann man raten oder und falsch liegen und in die Ehe gehen? Praise the Lord. Halleluja. Ja, was mir letztens aufgefallen ist, als ich nochmal bei 1. Mose 5 war, mhm. Where God talks about the children of Adam. Mhm. And he never called Cain or Abel his sons, mm-hmm. only Seth. Mm-hmm. If we see on Genesis chapter 5, verse 3 ist das. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Genesis 5, verse 3. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you look at, you know, God. God. Once it comes to him. Wenn es um ihn geht. You know, people force things to be done. Leute erzwingen Sachen. You better allow it to be him. Wir müssen zulassen, dass er wirkt. You know, your prayer should be, help me to desire what you desire for unser me. Gebet sollte sein, hilf mir das zu wollen, was du für mich willst. Whatever you do not desire was for me, help me to reject it. Hilf mir es zu verweigern. Das sollte unser Gebet sein. Amen. Amen. Have you know you? In everything. In allem. Any desire that jeder is not Wunsch, your desire nicht dein for me. Wunsch ist für mich. You know, Psalm 78, he said he gave them their desire. In Psalm 78 steht, er gab ihnen ihre Wünsche. And not his own desire. Und nicht seine eigenen Wünsche. You can force him to give you your du kannst Gott zwingen, dir deine Wünsche zu erfüllen. But that desire is death, aber diese is, Wünsche is sind Zerstörung und Tod. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us continue because of time. Verse 38 said, I speak that which I have seen with my father. And you do that which you have seen with your father. Don't you know, he's telling them we have different fathers. Er sagt ihnen, wir haben zwei unterschiedliche you can Väter. Be in the same church and have different father. Wir können in eine Gemeinde gehen, aber dennoch unterschiedliche Väter haben. The same church. In der gleichen the Gemeinde haben, sitzen wir haben unterschiedliche Väter. That you are here does not dass mean Christ bist, is your father. Heißt nicht, dass Christus dein Vater ist. You might be rejecting him. Vielleicht verweigerst du und tust du, als ob du ihn hast. Pretending to have a relationship with und tust du, als ob du Beziehung mit ihm hast. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Abraham loved relationship with God. Abraham hat Beziehung mit Jesus, Beziehung mit Gott geliebt. For Abraham, only Abraham chose God. Abraham hat sich für Gott entschieden. God said, give me your only son. Gott hat gesagt, gib mir deinen Abraham einzigen did Sohn. Not doubt God. Und Abraham hat nicht an Gott gezweifelt. Er hat Gott nicht in Frage gestellt. He did not. He did not. He made, I'm very sure he did not even tell Sarah. Er hat es noch nicht mal Sarah gesagt. I'm very sure. You know das ist mir, ich bin mir sicher, dass das er nicht gesagt 26 hat. Years. Is that showing you the torment used to carry the baby? Weil sie vielleicht eine Szene gemacht hätte. Is that showing you the bread that he used to feed? The Weil sie angefangen hätte zu sagen, dass du willst meinen Sohn töten. Yes, no, this is not God. God is not Gott. So wicked. Gott ist kein Mörder. Er God is tun. Not a murderer. God will not take anything from you. What he gave you will not take anything from you. It's Satan that is taking it. Es ist der Teufel, der gerade spricht, nicht Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting something here? And that's why it's not what you say good or bad. It's nicht das, was du gut und schlecht nennst, sondern das, was er gut und schlecht nennt. It's not what the world call right. Es ist nicht, was die Welt richtig nennt, sondern was er richtig nennt. You do the deeds of your father. They said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. 41. You know, Satan also knows that there is one God. Der Teufel weiß auch, dass es nur einen Gott gibt. But that does not make him safe. Aber es heißt nicht, dass er errettet ist. Amen. Amen. That's the book of James. Das steht in Jakobus. If you believe there is Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, that does not make heißt das nicht, safe. Dass du errettet bist. James, go to the book of James. Jakobus. James 2:19. Jakobus 2:19. He said, "Thou believer that there is one God, that doeth well. The devil also believe and tremble." Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. You know that you believe there is one God. Dass du glaubst, dass es einen Gott gibt, heißt, dass du errettet bist. You know, the Muslim, they are Muslim. Sie sagen das gerne. Es gibt einen Gott, ein Gott. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Ständig sagen sie das. Aber der Teufel glaubt das auch. Aber weigert sich, sich diesem Gott hinzugeben. Diesen Gott zu befolgen. Somebody get in. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Back to John 8. Johannes 8. Verse 42. Jesus said unto them, 42. If God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What do you, John 8, verse 43 now. 43. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. You are of your father, the devil. And the lust of your father, you will do. He was a murderer from the beginning. Can you help us to read? Vers 44 of John 8. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Praise the Lord. Halleluja. You see, two father on earth. Zwei Vater gibt es auf Christ Erden. Is your father, Entweder Christus ist dein Vater oder der Teufel ist dein Vater. Mein Vater und euer Vater sind nicht der gleiche. Wir haben nicht den gleichen. Ich habe das schon oft Leuten gesagt. Mein Gott ist nicht dein Gott. Mein Vater ist auch nicht dein Vater. Mein Vater ist Christus. Dein Vater ist der Teufel. Praise the Lord. Halleluja. You know, here Jesus did not explain things to them. Jesus hat ihnen Dinge nicht erklärt. Look at verse 51. If we read it forward, amen. Let us go forward from verse 45. And because I tell you the truth, you believe me not. 45. Which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? He that is of God heareth God's words. Therefore, hear them not, because you are not of God. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. They answered the Jews and said unto him, say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? They said he had a devil. Sie haben gesagt, dass er einen Dämon hat. Amen? Jesus answered, I have not a devil, but I honor my father, and you dishonor me. Verse 50. And I seek not my own glory. There is one that seeketh and judgeth. 51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Praise the Lord. Hallelujah. Wahrlich, ich sage euch, wenn niemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. He said, if you keep my words, you will not die. Wenn ihr mein Wort bewahrt, werdet ihr nicht sterben. Praise the Lord. Halleluja. You know, when Jesus speak, he confuses the wenn Jesus spricht, people. Das verwirrt die natürlichen Leute. They will never believe sie glauben ihn nicht. No one, no natural man kein natürlicher Mensch kann ihn glauben. You cannot understand it. Oder verstehen. You believe before you understand. Wir glauben, bevor wir verstehen. Coming to Christ is not coming to religion. Wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir nicht zur Religion. Amen. Until you believe Christ, you cannot understand it. Erst wenn wir ihm glauben, können wir ihn verstehen. Praise the Lord. Amen. Amen. Then said the Jews unto him, now we know that thou hast a devil. Abraham is dead. And the prophet, and thou said, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Who are you? Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophet are dead. Whom makest thou yourself? Praise the Lord. Hallelujah. You know, my daughter here asked me the other day that Jesus, you know, when he told them that you will eat my flesh and drink my blood, he did not explain to them. Meine Tochter hat mich gefragt, dass als Jesus Christus gesagt hat, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken, hat er sich den Leuten nicht erklärt, sondern er hat es einfach nur wiederholt, diese Aussage. Amen. Amen. Here also he did not even explain. Und hier hat er es auch nicht erklärt. Look at it, verse 54. Jesus 54. Answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my father that honoreth me, of whom you say that he is your father. 55. Yet you have not known him, but I know him. And if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Your father, Abraham, rejoice to see my day. Praise the Lord. Halleluja. Rejoice to see my day. Er hat sich gefreut, meine Tage zu sehen. Und er hat sie gesehen und hat sich gefreut. They said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Amen. Before Abraham, I am. Before Abraham war, bin ich, denn ich habe ihn erschaffen. Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, so passed by. Praise the Lord. Halleluja. You can see it from verse 55. From verse 51. Wir können sehen von Vers 51 bis zum Ende. Jesus hat sein Wort nicht erklärt. He said things to them, er hat Dinge zu ihnen gesagt, that the natural mind cannot understand. Die natürliche Verstand that nicht begreifen kann. Aber er hat sich dennoch nicht erklärt. You know, wir müssen den Grund kennen, weshalb er Dinge nicht erklärt hat. And sometimes I don't know if we explain things. Manchmal erkläre ich Dinge auch nicht. Ich sage die Sachen und lass dich damit. Amen. Amen. It's not all things that you explain. Nicht alles musst du erklären. Because if you are in primary one, you cannot get what is in primary six. Weil wenn du in der ersten Klasse bist, kannst du das, was in der sechsten Klasse ist, nicht verstehen. Egal wie viel man es dir, versucht es beizubringen. Wie Jesus hier beispielsweise. Wenn du ihm heute etwas über Ehe erzählst, wird er das nicht verstehen. You are going to marry, you are going to have children, you are going to... He will be making fun of you there. Amen. Because, you know, all he needs, all he... You know, he believe you. Er glaubt dir. He can hear you. Er kann dich he hören. Can, but he cannot understand. Aber er kann nicht verstehen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Coming to Christ is by revelation and not by information. Zu Christus zu kommen passiert durch Offenbarung und nicht durch Information. And for him for you to believe him. Is going to come by revelation. Und ihm zu glauben kommt auch durch Offenbarung. You believe before you know him. Du glaubst, bevor du ihn erkennst. To know him, you have to believe him before you can know him. Du musst ihm glauben, bevor du ihn erkennen kannst. It is believe before revelation. Es ist Glaube vor Offenbarung. It is believe before understanding. Es ist Glaube vor Verstehen. You believe him before you can wir glauben ihn und dann verstehen wir ihn. Is somebody getting it? You know, my daughter here also talked about. She said when she hears things from me. Sie hat auch gesagt, dass wenn sie Dinge von mir hört. She says she always she believes it. Glaubt sie das? But she also goes to the Holy Spirit. Aber sie geht auch zum Heiligen Geist. To help her to understand it. Um ihr zu helfen, das zu verstehen. Amen. Amen. You believe Christ before you can understand. Du glaubst Christus, bevor du ihn verstehen kannst. We don't come to Christ because we understand him. Wir kommen nicht zu Christus, weil wir ihn verstehen. We come to Christ because wir kommen zu Christus, weil wir ihn glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Hebräer 11:6. He said, "You believe before you can understand." Wir glauben, bevor wir verstehen können. Praise the Lord. Halleluja. It is believe before you understand. Wir glauben, bevor wir verstehen. You know, sometimes he speaks words from me, through me. Manchmal spricht er Worte durch mich. And you know, I think of it as a. Ich denke darüber nach und frage mich, ist das stimmt? Kann das sein? To believe. Ich habe gelernt, ihm zu glauben. And later he helped me to understand. Und später hilft er mir, das zu verstehen. Hebrew, go to Hebrew, please. Hebrew 11. Hebräer 11, Vers 6. Are we there, please? Mm-hmm. He said, but without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is. Coming to him, you are going to believe him. Zu ihm zu kommen, dafür braucht es Glauben. You believe him. Du glaubst ihm. Before you can understand him. Bevor du ihn verstehen kannst. You first believe. Wir glauben erst. Before you can understand. Und dann können wir verstehen. He sees your belief. Er sieht unseren Glauben. Before he can reveal himself to you. Bevor er sich dir offenbaren kann. Until you believe him, he cannot reveal himself. Kann er sich dir auch offenbaren? Are you getting something here? Amen. Amen. Revelation is God revealing himself. Offenbarung bedeutet, dass der Herr sich dir offenbart, sich dir zeigt. Are you getting it? Amen. Amen. Your faith in Christ is what moves God. Unser Glaube in Christus ist das, was den Herrn bewegt. Your faith, that is believing Christ. An Christus zu glauben. Is what makes God to reveal himself to you. Das sorgt dafür, dass der Herr sich dir offenbaren kann. Amen. Sich dir offenbaren kann. You are submitting to Christ. Sich Christus hingeben. Is what makes help God to that you are able to. He is able to reveal himself to you. Dadurch ist er in der Lage, sich dir zu offenbaren. Faith in Christ. Glauben an Christus. That is faith in his grace. Glauben an seine Gnade. It is not faith without Christ. Es ist nicht Glaube ohne Christus. It is not faith without his grace. Oder Glaube ohne seine Gnade. Praise the Lord. Halleluja. Grace means his achievement. Gnade bedeutet seine Errungenschaften. What he achieved for you. Was er für dich erreicht hat. He said it is finished. Es ist vollbracht. He said the war is over. Der Krieg ist vorbei. Amen. Amen. The war between God. Der Krieg zwischen God is dir over. Und Gott ist vorbei. Who has been the problem? What has been your problem? Was war dein Problem? The problem has been the war between you and God. Das Problem war dieser Krieg zwischen dir und Gott. The problem is not between you and man. Das Problem ist nicht zwischen dir und Menschen. It's not between man and man. Zwischen Mensch und Mensch. What brought the friend, you know, what brought problem into the world? Was hat Probleme in diese Welt gebracht? Amen. And what have been the problem? Was war das Problem? It has been the problem between God and man. Das ist das Problem zwischen Gott und Menschen. It's not even the problem between Satan and man. Auch noch nicht mal das Problem zwischen den Teufel und den Menschen. Amen. It is faith before revelation. Es ist Glaube vor Offenbarung. You believe him before he comes. Wir glauben ihm. Before you can understand him. Bevor wir ihn verstehen können. Praise the Lord. Halleluja. If you are not believing him, your heart is hardened. Ist unser Herz verhärtet. Amen. Believe in him opens your understanding. Ihm zu glauben öffnet unser Verständnis. Look at Hebräer 11, Vers 3. Amen. Amen. It's a true faith, we understand. Believing him opens your understanding. Durch Glauben verstehen wir. Are you seeing it? Amen. True faith, you know, durch true Glauben. Faith in him. True faith in his grace, that is how durch you understand. Glauben an seine Gnade verstehen wir. But you see him, is how indem wir ihn sehen, verstehen wir. You submit wir uns him, ihm hingeben, so verstehen wir. Praise the Lord. Halleluja. Principalities. Why are they called principalities? Gewalten und Herrschaften. Weshalb werden sie so genannt? They are called principality because they are princes. Sie sind Gewalten und Herrschaften, weil sie Fürsten sind. Sie machen Gesetze. Even that of Christ. You see, the laws of Christ. We have the laws of Christ. Auch bei Christus gibt es Gesetze. Amen. The laws of this world. Die Gesetze dieser Welt. Satan, you know, the principality, they made the law. Die Fürsten dieser Welt haben sie gemacht. Amen. You know that, you know, when if you are going to marry, you have to, you know, you have to have befriend the girls, sleep with them, and just know them. You know the system of their of how what they call. How they know each other. Das Prinzip ihres ihres Lebens und das Prinzip ihrer Ehefindung und Partnerschaft, ihr System. Okay, you tell, you know, it's like testing soup. Es ist so wie als ob du Essen probierst. You probieren mal das, you probieren mal das, you are probieren. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, you know, they test this soup, egusi soup, egobolo. You know, they are testing different soup. You know, this system. You know, if this one doesn't work, go to the number two. You know, the Satan have a lot. You know, if it is not working, this yeah, why don't you go here? You bring another. Why don't you go here? Christ only have one for you. Das System des Teufels will immer, dass es verschiedene Optionen gibt und es bietet dir immer neue Optionen. Da gibt es nichts Ultimatives. Du kannst immer von Person zu Person springen, von Job zu Job springen, weil dein Leben liegt eh in deiner Hand und du kannst entscheiden, wohin du gehörst und was du möchtest. Aber es ist nicht Christus. Christus hat einen Willen für dich. A prince or principality is one who influences laws. Ein Fürst ist jemand, der Gesetze schafft, die Gesellschaften kontrollieren. Diese kraftvollen Engel werden Fürsten genannt. They rule countries. Sie regieren Länder. They rule societies. Sie regieren Gesellschaften. In a very strange way. With their laws. Mit ihren Gesetzen. They influence laws. Sie bringen Gesetze. That create principles. Die Prinzipien bringen. By which people live with. Und durch diese Prinzipien leben dann Menschen. They rule with their laws. Sie regieren mit ihren Gesetzen. Amen. Their system, they normalize their system. Und ihr System wird they normalize their laws. Normalisiert. Ihre Amen. Gesetze werden normalisiert. Amen. If you hate those that hate you, it's something good. Wenn du die Menschen hast, die dich hassen, ist das gut. They are in charge of the educational system today. Weil das ihr that of Satan. Weil ihr System ist anders als das System Gottes. Education und genauso, should never be our life. Genauso beeinflussen sie auch die Bildung. Amen. It is unfortunate that God's children today, parents pursue us with education. They never ask us about Jesus Christ. Und sie haben es schon so weit gebracht, dass Bildung sozusagen alles ist für Menschen. Selbst Kinder Gottes fallen schon in diese gleiche Schiene. Und wir sehen es in Familien, dass Eltern immer hinter der Bildung ihrer Kinder sind, aber nicht hinter der Beziehung mit Jesus ihrer Kinder. If I ask you, how many of you have your mother asked you, how is your relationship with Jesus Christ? Raise up your hand. Wenn ich euch fragen würde, welche Eltern haben schon mal bei euch gefragt, wie geht's eurer Beziehung mit Jesus Christus? Amen. Amen. That he asks you. Also diese Person ist fragt, focus on Christ. Ist ein Fokus auf Christus. Is it for you all about Christ or about geht es dir um Christus oder um deine Bildung oder deine Karriere? Was sie fragen? Is it about your relationship with geht es dir um deine Beziehung mit Christus oder über deine Karriere, dein Leben, deine how Bildung? You are going to make it in life? Wie wir es im Leben zu etwas bringen? Is somebody getting it? Amen. Amen. They are in charge of the educational system. Diese Fürsten, sie herrschen auch über das Bildungssystem. You know, we pursue our children with their system. Und wir, with their laws. Wir legen diese Gesetze auf unsere Kinder. Wir legen ihre Prinzipien auf unsere Kinder. And parents, they just, that is their life today. Und wir nehmen das einfach so hin. Als unser Leben, als unser Ziel. Amen. Proverbs 22:6. Quickly go there, please. What's the time? Sprüche 22:6. Proverbs 22:6. All of us will read it together. Amen. Amen. Proverbs 22:6. Sprüche 22:6. Praise the Lord. Halleluja. Want to go. Würde den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Erziehe deine Kinder an Christus. Allow Christ to be the one that trains your lass children. Lass zu, dass Christus derjenige ist, der deine Kinder erzieht. Erziehe sie mit Christus. Allow it to be the fear of Christ. Lass zu, dass die Furcht von the Christus ist. The fear of the Lord and not the fear die Furcht of your des Herrn father, nicht die Furcht vor Eltern. You know, the fear of father can help you. Up to some extent. Die Furcht vor Eltern kann ihnen bis zu einem gewissen Punkt helfen. Aber irgendwann hat man keine Angst mehr vor seinen Eltern. Eltern haben dann einfach mal vor dir Angst. Eltern haben einfach mal vor dir Angst. Train your child in the way he should go. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Train him with Christ. Wir sollen unsere Kinder mit Christus erziehen. Then there is a place also, Proverbs 13. Go to Proverbs 13. Sprüche 13. Verse 22. Proverbs 13. You know, they help to train our children today. Aber diese Fürsten, Gewalten, sie helfen unsere Kinder zu erziehen. If you do not allow Christ to train your children, they will train your children. Wenn du nicht zulässt, dass Christus deine Kinder erzieht, werden diese Fürsten und Dämonen deine Kinder erziehen. Amen. If you refuse Christ, if you say no to Christ, wenn wir Nein sagen zu Christus, sagen wir Ja zu diesen Gewalten. They will help you to train your children. Sie werden diese Kinder erziehen. Praise the Lord. Halleluja. Then Proverbs 13, verse 22. Sprüche 13, 22. Amen. He said, a good man leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinners is slaves off for the just. Praise the Lord. Halleluja. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. A good man leaveth an inheritance for his children's children. Ein guter Mensch hinterlässt ein Vermögen für seine Kindeskinder. You know what God call inheritance? Was it's not the same as what man call inheritance. Gott Vermögen nennt, ist nicht das, was der Mensch Vermögen nennt. The Bible is inheritance book. Die Bibel ist unser Erbe. It is called Testament. Es ist ein Testament. You know what Testament ihr wisst, was ein Testament ist. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, inheritance is not about a house, a car. Ein Erbe, da geht es nicht um Geld und Häuser und Geld und Autos. You know, this is not a house, this is not a car. Hier geht es nicht um Häuser und Autos. But it is inheritance. Aber das Wort Gottes ist ein Erbe dennoch. It is our inheritance. Es ist unser Erbe. Old and New Testament. Altes und Neues Testament. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. But today the world, you know, they have their inheritance. Aber die Welt hat ihr Erbe. Sie haben ihr Vermögen. What man call inheritance? Was der Mensch Erbe nennt. You know them, house, car, Häuser, Autos, Geld, Firmen. Selbst Frauen. Einige erben sogar Ehefrauen. David inherited King Saul's wife. David hat die Frau von König die Frauen von Saulus geerbt. Von König Saul geerbt. You know, God said, if you, you know, I gave you your master's wife. Gott hat gesagt, ich habe dir die Frau deines Meisters gegeben. Amen. That's what man call inheritance. Das ist das, was der Mensch Erbe nennt. But here is talking about what Christ call inheritance. Aber hier geht es um das, was Christus Erbe nennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And what they call inheritance should not be our inheritance. Und was sie Erbe nennen, sollten wir nicht Erbe nennen. To have inheritance, you have to have a testament. Um ein Erbe zu haben, braucht man ein Testament. Amen. Amen. Again, the Bible is called Old and New Testament. Die Bibel heißt Neues und besteht aus Neuem und Alten Testament. Jesus did not leave car or house or company for you. Aber Jesus hat dir nicht eine Firma oder ein Haus oder Autos hinterlassen. But he left inheritance. Sondern hat ein Erbe hinterlassen. Is somebody getting it? He left something. Er hat etwas hinterlassen. We have testament. Wir haben ein Testament. You know, out of Apostle, Act 3. Apostelgeschichte. Peter and John. Amen. 3, wo es um Petrus und Johannes geht. They understood something. Sie haben etwas verstanden über ihr Erbe. They knew that they have inheritance. Sie wussten, dass sie ein Erbe haben. Amen. Amen. That you know. Peter said, "Silver and gold have I not." Petrus hat gesagt, Silber und Gold habe ich Peter nicht. Peter and John, but such as I have inheritance. Was ich habe, dieses Erbe, was ich besitze. I have inheritance that I'm going to give you. Was ich dir geben werde. Rise up and walk. Steh auf und gehe. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Our inheritance, we have his name as our inheritance. Wir haben seinen Namen als Erbe. We have his blood as our inheritance. Wir haben sein Blut als Erbe. We have his life as our sein inheritance. Leben als unser Erbe. Amen. Das sollen his wir life wissen. As our inheritance. Sein Leben his als unser joy, Erbe, seine Freude, sein Frieden. Is somebody getting it? He said, my joy, my meine peace. Freude, mein Frieden. My peace I give unto mein Frieden you, not as the world give it. Hinterlasse ich euch, nicht so wie die Welt gibt. Amen. Amen. He have his own inheritance. Er hat sein eigenes Erbe, was er uns hinterlassen hat. His inheritance is greater than any money put together. Und sein Erbe ist größer als jegliches Geld. All the fruit of the Spirit, yeah, all our inheritance. Galatians 5:22-23. Amen. Amen. You know, in Luke 12. Lukas 12. Jesus talks about our inheritance. Da spricht Jesus über unser Erbe. That is different from their inheritance. Was anders als das Erbe dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. Principalities have their inheritance. Herrschaften und Gewalten haben auch ihr Erbe. Luke 12. Lukas 12. Lukas 12, 13. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Tell my brother to divide inheritance, what we call inheritance. Was wir Erbe nennen. What man call inheritance. Was der Mensch Erbe nennt. I want him to divide them with ich will, me. Dass er das teilt mit mir. You know, Jesus, you don't even go there. Aber Jesus ist da gar nicht drauf eingegangen. Amen. Pastors will go there today. Aber Pastoren würden darauf eingehen. Amen. They want to divide it. Sie wollen es auch gerecht aufteilen. Weil sie auch schon ihren Teil darin sehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus did not even go there. Aber Jesus ist nicht darauf eingegangen. Amen. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Is that my job? That is not my job. Ist das meine Aufgabe? I have my job. Ich habe meine Aufgabe. Is somebody getting it? Amen. Amen. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possessed. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentiful. Amen. Amen. You know, those that believe that they have life, a long life before them. Die Leute, die glauben, dass sie ein langes Leben vor sich haben. You know, they can see that things are moving in the sie sehen, right dass direction. Sie ihre Sachen laufen in die richtige Richtung. And he thought within himself, verse 17. Two, can you help us to read 17 to 19? Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Praise the Lord. Hallelujah. And he talked within himself. Saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, verse 18, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. I have many years before ich habe noch viele Jahre vor mir. I'm still young. Ich bin noch jung. Du bist immer noch jung, du hast viele Jahre vor dir. Aber wer versichert dir das? Wer versichert dir das? Du hast kein Leben in der Hand, nicht mal dein eigenes. He said, take ease, eat, drink and be merry. The God said, verse 20. The God said unto him, you fool, this night your soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Somebody getting it. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du alles bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Amen. You know, a lot of us have viele von uns here. Haben Reichtümer But hier. Our wealth in heaven, aber unser Reichtum im Himmel ist das nichts im Vergleich zu hier. What we have in heaven is was wir im Himmel haben, das nichts. Amen. Compare what you know. You know, look at it again. Schau dir es hier an, 21. So it's he that laid up treasure for himself and is not rich towards God. Praise the Lord. Hallelujah. Here he revealed to us about his inheritance. Hat hier uns Dinge über sein Erbe. That it is not what man calls inheritance. Das ist nicht das, ist, was der Mensch that it Erbe is nennt. Inheritance. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ should be your inheritance. Christus sollte unser Erbe sein. Amen. Amen. Again, principalities are in charge of educational system. Gewalt und Herrschaften sind in Kontrolle vom Bildungssystem. They put their principle in bodies through which people are influenced by them to believe in certain ways. Sie packen ihre Prinzipien auf Körper und diese Körper nutzen sie, um Leute zu beeinflussen. So that the entire generation of children are trained to think in a certain way. Das ganze Generation von Kindern und Erwachsenen so denken, wie sie es wollen. You know, demons love to control our life through education. Dämonen lieben es, unser Leben zu kontrollieren durch Bildung. They also control life and direct life through media, und television, kontrollieren radio, Leben music, books. Durch die Medien. For all these publications, durch all das, was wir lesen, hören. Praise the Lord. Hallelujah. The music you listen to. Die Musik, die wir the books you read. Die Bücher, die wir lesen. Amen. The news you listen to. Die Nachrichten, die wir uns reinziehen. People you move with. Die Leute, mit denen wir teilen. Who are your friends? Wer sind unsere Freunde? Tell me your friend, I will tell you who you are. Zeig mir deine Freunde, dann weiß ich, wer du bist. Who are your friends? Sind deine Freunde. You know, sometimes I don't need to know you. Once manchmal I know your friend, erkennen. I know you. Wenn ich deine Freunde kenne, kenne ich dich. Is somebody getting it? You know, can Jesus move with Satan? Kann Jesus mit dem Teufel abhängen? Amen. A lot of us, we are our friends. The friends we still move with. Die Leute, die wir immer noch unsere Freunde nennen. I know that some of us have just started. Ich weiß, einige von uns noch neu sind. Amen. Amen. If you are really preaching to them, they will run. Wirklich zu ihnen predigst, werden sie rennen. Do you know why they are still your friend? Aber wisst ihr, weshalb sie immer noch unsere Freunde sind? Because you are compromised. Weil wir Kompromisse eingehen. You are the one joining them. They are winning you. Weil sie uns gewinnen und nicht umgekehrt. You know, after speaking and speaking for some time, they refuse, then you just stop. Weigern. You are no longer there. Sich das zu akzeptieren und dann reden. You not join them. Dann you remain one. Gehst du Kompromisse ein und wirst eins mit ihnen. Who is your best friend? Wer sind deine besten Freunde? Amen. You know, people have their best friends. Weißt, I don't have anybody Freund. As my best friend. Ich habe niemanden als meinen besten it's Freund. Christ. Nur Christus. You better allow Christ to be your best friend. Lass du, dass Christus dein bester Freund Amen. Ist. Amen. Who do you listen to? Wem hörst du who have the final say in your life? Das letzte Wort in deinem Leben. If it is not Christ, it will be principality. Werden es Gewalten sein und Herrschaft. Amen. Who are your friends? That you know, they know more things about you than Christ knows things about you. Wissen mehr über dich als Christus. You know, you speak to, when anything comes to you, wenn irgendwas auf dich instead of going to Christ, zu Christus to go to, going to the Holy Ghost, zum the Holy Spirit that Jesus gave you, den uns Jesus auch gegeben that time that said we help you to know things, der unser Helfer ist, instead of going to the Holy Spirit, gehen wir erst zu diesen Freunden. Amen. Who are those people? Wer sind diese Menschen? People you move with. Die Leute, mit denen wir Zeit verbringen. If they are not Christ, they will be principalities. Wenn sie nicht von Christus sind, werden es Herrschaften sein. In 1 Corinthians 15:33, it says, "Don't be deceived." In 1. Korinther, if your communication corrupt good manners. Wir uns nicht beirren lassen sollen, dass schlechter Umgang gute Sitten verdirbt. What is evil communication? Let's go there. Evil communication. Any communication schlechter that is Umgang. Not Christ, jeder Umgang, der von Christus ist ein bösartiger Umgang. The motive, the value das Motiv let's ist wert. 1. Korinther 15. Praise the Lord. Halleluja. Amen. 33. We have him. He will help us to God. will guide us. Amen. Wir haben ihn und er wird uns helfen, ihm zu folgen, Beziehung mit ihm zu haben und ihm zu glauben. Es ist unmöglich, dieses Leben zu führen ohne Christus selbst. Das Leben, was er uns vorstellt. Amen. Vers 33. Look at it. 33. Help us to read it. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Are we there? Mm-hmm. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. What is evil communication? Was ist schlechter Umgang? Any communication jeder that Umgang, is not based on Christ, der nicht auf Christus basiert, is evil. Ist schlecht. Amen. Amen. What are you speaking together? Was worüber unterhaltet ihr euch? Dort, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in meinem Namen. Wenn zwei oder drei ohne ihn versammelt sind, ist es der Teufel. Aber nicht er. Principalities, they rule you, they control and rule you through religion. Gewalt und Herrschaften, sie kontrollieren dich durch Religion. Amen. A lot of churches are today are being ruled by demons. Viele Kirchen werden durch Dämonen kontrolliert. They are being ruled by demons. Werden durch Dämonen kontrolliert. Viele Gemeinden. Amen. The church is supposed to be a place where Christ's nature is being revealed. Die Kirche sollte eigentlich ein Ort sein, wo die Natur von Christus offenbart wird. But now God will even be ashamed of the devil nature in the church today. Aber jetzt schämt sich sogar Gott für die teuflische Natur der Gemeinden. Amen. Demons control churches today. Dämonen kontrollieren Gemeinden. Because of the love of this world. Wegen der Liebe dieser Welt. The love of money. Die Liebe zum Geld. Amen. Principles coming from principality. Diese Prinzipien kommen von diesen Herrschaften. We have read Colossians that said Jesus is the head of principalities and power. Wir haben Kolosser gelesen, dass Jesus Christus der Kopf aller Gewalten ist. When Christ speaks, he becomes law. Wenn Christus spricht, wird es zum Gesetz. He has laws, his own laws. Er hat seine eigenen Gesetze. Then you know principalities influence laws. Gewalten beeinflussen Gesetze. And the laws became they made the laws to influence it to the extent that the laws they not become facts. Und sie beeinflussen diese Gesetze that people live with. So stark, dass es dann auf einmal zu Tatsachen wird. we read the other time. We talked about how you know it's not that you know. Fighting at home is now normalized. Wir haben letztens darüber gesprochen, wie das Streit zu Hause in Familien normalisiert wird. You know, divorce is normal. Dass Scheidung normal ist. If it doesn't work, you divorce. Wenn es nicht funktioniert, dann scheidet man sich eben. Principles are normalized. Ihre bösartigen Prinzipien werden auf der ganzen Welt normalisiert. You must be educated. Du musst gebildet sein. Amen. Um es zu bringen hier. To make it in life. Um you etwas must aus deinem be Leben educated. Zu machen, musst du gebildet sein. It's a big lie. Es ist eine große Lüge. It's the lie from Satan. Eine Lüge des Teufels. Amen. Amen. It is true in the natural world. In der natürlichen Welt ist das stimmt. Ohne Bildung bist du ein Niemand. Well, become a doctor, a lawyer. No, people want to know you. Weil Leute wollen Ärzte und Anwälte sein, damit sie anerkannt werden. They want to sehen werden. To you. They want to have your opinion. Weil sie deine Meinung wertschätzen. Especially, you know, this time virus everywhere. They want to have your opinion. Besonders zu Zeiten wie diesen, wo is man somebody getting Ärzte fast schon vergöttert, weil man seine Hoffnung auf diese Menschen setzt. But not in Christ's world. Aber nicht in Christus. It is true in the natural world. In der natürlichen Welt steht that das. Without education, you are nothing. Ist man you are finished. But you have to remember that you are not of the natural world. Wir müssen uns erinnern, dass wir nicht zur natürlichen Welt gehören. There. Wir gehören nicht dorthin. Amen. Amen. Even Paul have to call his education. You know, he have to call his education. Don't. Selbst Paulus musste seine Bildung als Dreck ansehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He has to call his degree. Don't. Seine degree. Seine ganzen Zertifikate musste er auch als Dreck the degree sehen. Of degree. Diese Zertifikate über Zertifikate. Praise the Lord. Halleluja. You know, It means with your degree you cannot have Christ. You know, somebody asked Papa the other some days ago, where was it? He said, did I even go to University of Pastors? I've never heard it. I did not know that they go to university. It's only there. I heard, they said they go to university here in Europe. Your pastor. Ja, ich habe gefragt, ob ich studiert habe, um Pastorin zu werden. Wonder. No wonder the church is dead. Aber kein Wunder, dass die Gemeinden tot sind. No wonder, you know, it's flesh and blood. Weil es Fleisch und Blut ist. No wonder the church is dead. Kein Wunder, dass die Gemeinde tot ist. Let us look at the life of Paul. Lass uns das Leben von Paulus sehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Philippians 3 from verse 3. Philippa 3 von Vers 3. Let us even read from verse 1. Amen. He said, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is saved. To preach the same message is safe for you. Amen. Immer wieder das Gleiche zu predigen ist gut für euch. Amen. We don't like it. Ah, the same. Aber wir Menschen, uns gefällt das nicht. Wir denken, das ist immer das Gleiche, es ist langweilig. It seems here that Paul is writing the same thing to them again. Aber hier schreibt Paulus immer wieder das Gleiche, um sie wieder an etwas zu erinnern. Then he said, beware of dogs. You know, people write it on their gate in Nigeria. Beware of dogs. Amen. Hab acht auf die Hunde. Beware of evil workers. Hab acht auf die bösen Arbeiter. Amen. Beware of the concision. Hab acht auf die Zerschneidung. Praise the Lord. Hallelujah. Evil workers. Übeltäter. Amen. People that go to church but they never believe in Christ. Abato, can you help us to read verse 3? Vers 3. Praise the Lord. Hallelujah. Denn wir sind die Beschneidung, die von Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Amen. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus. I have no confidence in the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No confidence in the flesh. Wir haben kein Vertrauen auf das Fleisch. You know, have a degree as a pastor. Dass wir ein pastoring degree. Dass wir Zeugnisse haben über unser Pastor sein. You know, Paul was already having his degree. Paulus hatte schon seine Zeugnisse, bevor er ein Kind Gottes war. Amen. Amen. He said, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath thereof, he might trust in the flesh. I more. If anybody is to raise up his shoulder, I should be the one. Wenn irgendjemand sich hier was einbilden sollte für seine Bildung, dann ich. If anyone is to talk about his achievement in life, it should be me. Wenn irgendjemand über seine Errungenschaften prahlen kann, dann könnte ich es sogar sein. If anyone is to talk about his educational, well, you know, the one to know his degree, it should be me. I have more degree more than you. Weil er so viele Zeugnisse vorzuweisen hatte, konnte er das sagen. Amen. He says, then look at what he said about him in the flesh. He says, circumcise the 8th day of the stock of Israel. You know, Israel, they were called God's people. Israel hat man Gottes Volk genannt, die erste Gemeinde. Aber sie haben Gott enttäuscht. They were disappointment to God. Sie waren eine Enttäuschung für Gott. They never believed in the crucified Jesus Christ. Ihnen geglaubt und sie haben sogar Jesus gekreuzigt. That's why it is no longer Israel as a country. Deswegen ist es nicht mehr Israel als Nation, that belong to Christ. Die Christus gehört. Amen. Amen. Israel is Israel as a country. Israel is like Nigeria Land as a country. Ist wie jedes andere Land. Das ist kein Unterschied. Es ist It's wie Nigeria. No longer about Jerusalem. Es geht nicht mehr um Jerusalem. Jesus said, you don't need to go to Jerusalem before you Jesus have a relationship gesagt, with ihr me. Müsst nicht mehr nach Jerusalem gehen, um mit mir Beziehung zu haben. Going to Jerusalem can never reveal Christ. Nach Jerusalem zu gehen wird euch nicht mich offenbaren. Praise the Lord. Halleluja. Ah. Praise the Lord. Halleluja. You know, this, you are going to drop, they are going to drop all those things. All das werdet ihr hinter euch lassen. All those things you are going to, even Paul have to drop them. Auch Paulus muss das hinter sich lassen. Amen. Amen. Look at what he said he was. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews. As touching the law, a Pharisee. He was a Pharisee. Er war ein Pharisäer. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church. You know how he was so deep in it. Er war so persecuting God's people. Er war so eifrig, dass er sogar die Gemeinde verfolgt hat deswegen. Can you see? Amen. Touching the righteousness which is in the law blameless. But what things were gained to me, those I can't lose for Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yea, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mm. You know, it's not Jesus plus your education. Das ist nicht Jesus plus meine Bildung. It's not Jesus plus your talent. Das ist nicht Jesus plus meine Talente. It's Jesus alone that das ist Jesus allein. He is alone and he should be him alone. Er muss alleine stehen. It's not Jesus plus you. Das ist nicht Jesus plus ich, mein Selbst. Your talent. Plus meine Talente. Your degree. Plus meine Ausbildung. Amen. And before the him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here Paul. Paul has to leave everything. Paulus musste alles zurücklassen. If anyone is to be proud, it should be Paul. Und wenn jemand sich aber was einbilden hätte können, dann wäre es eigentlich Paulus gewesen. In degree religion, it should be Paul. Weil in Religion oder Bildung kannte ihm niemand das Wasser reichen. But he can't all. He have to see all as done. You know what is done. Aber er hat alles als Dreck gesehen. To win Christ. Because with them you can never win Christ. Weil mit dieser ganzen Last, mit diesen ganzen Trophäen, wirst du Christus allein nicht sehen können. You know, you have to tell people your children are in university before they can even respect you. Du musst Leuten erstmal sagen, dass deine Kinder oder jemanden, den du ganz gut kennst, studierst, damit man dich erachtet oder damit man sieht, okay, aus deinen Kindern ist was geworden. You know, especially Africa. Besonders in Afrika. Amen. Afrika. Mama Doctor. Mama Lawyer. Mama Accountant, engineer. You know all this, mama, papa, this, papa, that. You know that is, you know, is so evil. Sie lieben diese Titel, die sie sich selbst geben durch ihre Kinder. We no longer see those things. Aber wir sehen das nicht. Wir sehen Christus. Amen. Amen. And we pursue our children with their system. Aber wir wollen dieses System auf unsere Kinder legen. Yeah, mama, doctor, mama, lawyer is good without Christ. Ohne Christus ist es gut, dass du diesen Job hast, dass du etwas hast, worauf du stolz sein kannst. Dass du etwas hast, wo Leute dich irgendwie ansehen, weil es nur um dich geht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us read further to verse 13. He said that I may know him, verse 10, the power of his resurrection. To know him, all the degree have to be dropped. Um ihn zu erkennen, muss ich das alles loslassen. Amen. Amen. You no longer see them. Ich sehe das nicht mehr. Amen. Amen. You no longer consider them. Das erachte ich nicht mehr als meinen Wert. Amen. You know, we went to Nigeria. You know, one of the children, one of our children there was saying, without education, you are dead. And this person is, you know, he's quoting Bible upon Bible upon Bible. Hat einer said, without education, you are nonsense, you are dead. Sie hat gesagt, ohne Bildung bist du tot, obwohl sie ein Kind Gottes ist. Praise the Lord. Hallelujah. I said, it should be without Christ, you are dead. Und ich habe gesagt, eigentlich sollte es heißen, ohne Christus bist du tot. And later she said, without children, you are nobody. Und irgendwann hat sie auch gesagt, ohne Kinder bist du ein Niemand. It depends on what people value. Es kommt auf das an, was Menschen wertschätzen. Hier in Europa schätzt man Bildung. In Afrika geht es um Kinder haben. Familie haben, dass wenn du keine Bildung hast, wenn du Kinder hast, dann respektieren dich Leute irgendwie doch noch, obwohl du kein Geld hast. Weil sie Kinder als Leben sehen. Sie glauben, dass ohne Kinder bist du ein Niemand, bist du tot. Du lebst einfach und bist eigentlich tot. You know, principalities help them to, you know, their focus to be those things. Und diese Fürsten, diese Herrscher, die sorgen dafür, dass diese Mentalität von Generation zu Generation weitergelebt wird. This is a continent upon continent. They have their in own. Verschiedenen they have Kontinenten. Their own ways. Gibt es verschiedene Dinge? What is used to entice them? Werte, Prinzipien, die sie nutzen, um die Menschen zu verblenden vor der Wahrheit. What see as savior. Was sie als Retter auf einmal sehen. They see their children as their savior. Sie sehen ihre Kinder als Retter. That's why people cannot make fun of me. They cannot laugh at me. Deswegen. They will not call me barren anymore. Sie glauben, dass die Kinder ihnen einen Wert geben, ihnen einen Titel geben, ihnen einen Sinn geben. Praise the Lord. But that is not Christ's world. Aber das ist nicht Christus. We belong to another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. That is world. Die Christus ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10 again. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. Be made conformable unto his death. If by any means I might obtain unto the resurrection of the dead. Verse 12. Not as though I had already obtained. Either we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. You know, I have to do one thing. Eine Sache muss ich tun. To forget those things which are behind. Ich vergesse, was hinter mir ist. The past life. Das vergangene Leben. Somebody getting it. The past system. Das vergangene System. Amen. The system of principalities. Das System dieser Gewalten. Amen. I have to forget it. Ich vergesse es. And then I said, those things which are behind are reaching forth unto those things which are before me, amen. Which is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, we still have 15 minutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, and with his degree, he will not win Christ. Mit seiner Bildung wird der Christus nicht gewinnen können. Er muss es Mist nennen, damit der Christus nachjagen kann. You know, yeah, you know, to be, you know, go to university to become a pastor. It's of the flesh, and not um zu studieren, damit man Pastor wird, ist fleischlich und nicht Christus. You don't need to look far to see everywhere dead. Aber das tun viele Leute und deswegen ist der Tod ist der Tod gesichert. Paul was not a natural pastor. Paulus war kein natürlicher Pastor. Amen. You know, Peter did not even go to school. Auch Petrus war ungebildet. Er war einfach ein Fischer. He was illiterate. Er war ungebildet. Amen. You don't need any degree to be a witch doctor. Du brauchst keinen Abschluss, um sozusagen ein Satanist zu sein. Amen. You don't need any degree to be a witch doctor. Dafür brauchst du keinen Abschluss. Das ist Satan. Um den Teufel als Vater zu haben, brauchst du keine Ausbildung. You don't need any degree to be a son of God. Genauso brauchst du auch keine Ausbildung, um ein Sohn Gottes zu sein, damit der Herr durch dich lebt und in dir lebt. Amen. Amen. You know, out of Apostle, Acts 16, the Apostelgeschichte. A little girl. Gab es ein kleines Mädchen, amen. A little girl that was so powerful, was so kraftvoll war in der teuflischen Welt. That was fashion his master. Her master wet. Sie war sogar sozusagen eine Geldmaschine für ihren Meister. The past, the present and the future. Weil sie hell sehen konnte. Praise the Lord. Apostelgeschichte 16. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of these principalities, their Lord. Wir müssen uns vor den Gesetzen dieser Fürsten und Herrschaften achten. Beware of loving what they love. in Acht nehmen und nicht das lieben, was sie lieben. Und das hassen, was sie hassen. Amen. Es gibt Dinge, die sie hassen. Sie hassen Kinder Gottes. Sie hassen Jesus Christus. Amen. Apostelgeschichte 16. From verse 16 to 19. 16 bis 19. Amen. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit. You know, this girl did not go to university. Dieses Mädchen ist nicht, hat nicht studiert. Yeah, I'm not talking about his degree, her degree here. Hier geht's nicht um ihren Bildungsabschluss. You don't need a degree to live, to go into the spiritual world. Du hast keinen Bildungsabschluss, um in die geistliche Welt you zu gehen. You know, having a degree is flesh and blood. Das ist Fleisch und Blut. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her master much gain by soothsaying. The same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God. Somebody say something here. You know, the Jews, they were well educated. Die Juden waren gebildet. They could not see that Jesus is coming from the true God. Sie konnten nicht sehen, dass Jesus vom wahrhaftigen Gott But kommt. But this lady is seeing something that they could not see. Also, dieses Mädchen hat etwas gesehen, was diese Menschen nicht sehen konnten. The Jews, you know, they have degree upon degree. Sie hatten Abschlüsse über Abschlüsse. But they call the spiritual world nonsense. Aber sie nennen die geistliche Welt nichtig. But if they like it or not, the spiritual world controls the physical world. Aber ob es ihnen gefällt oder nicht, das Geistliche kontrolliert das Physische. Amen. Amen. This guy is controlling something here. Dieses Mädchen wird von etwas kontrolliert. He's controlling money. Und kontrolliert etwas. He's controlling people's lives. Sie kontrolliert hier Geld. Amen. The same follow Paul, verse 17, and us, and Christ, saying, these are the men, the servant of the Most High God. We show unto us the way of salvation. And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Praise the Lord. Hallelujah. No power past power. Macht, die Macht übersteigt. Power past power. Macht, die Macht übersteigt. Es ist von Geist zu Geist. Amen. Degree can never do that. Ein Bildungs kann das nicht tun. His spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. You know somebody who Satan was in that little girl. Jetzt hören wir, dieser Mädchen hat durch sie gearbeitet. You know, her body was a vessel for ihr Körper Satan to go through. War ein Gefäß für den Teufel, durch das er gearbeitet hat. Und Paulus war aber da als Gefäß von Christus. Amen. Gefäß versus Gefäß. Geist gegen Geist. You know, Seth, you know, Paul now, you know, Christ is above them all. Aber Christus steht über. You know, that allem. Is why you can cast them out. Deswegen können wir sie austreiben, diese Dämonen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and threw them into marketplace unto the rulers. And brought them to the magistrate, saying, these men, be Jews, do exceedingly trouble our city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, if people come and complain that we are troubling them here, I will not even be surprised. Wenn Leute sich beschweren, dass wir hier stören oder was wir nerven, dann würde mich das nicht wundern. Amen. Amen. Because Satan is to be troubled. Der Teufel sollte genervt sein, wenn Jesus da ist. Satan is to be troubled. Der Teufel sollte genervt sein. Is somebody getting it? If they say you are shouting, you are making noise, you are disturbing me, you should not be surprised. Das sollte the same happened to Peter, das Gleiche to Peter, Paul and all. Ist auch Petrus und Paulus passiert. Amen. Amen. Und allen anderen. Praise the Lord. Halleluja. You don't need any degree. Wir brauchen keinen Bildungsabschluss, um ein Satanist zu sein. Praise the Lord. Halleluja. In 2 Corinthians 4:4. In 2. Korinther 4, the God of this world blind their eyes. Der Gott dieser Weltzeit hat sie verblendet. They are so dead. Sie sind so tot für die geistliche Welt. Amen. Especially here in Europe. Besonders hier in Europa. Amen. They are so dead to the spiritual world. Sie sind so tot für die geistliche Welt. In Africa you don't need to go far before you know that people believe in Africa. Gibt es wenige Leute, die nicht daran glauben, aber hier nimmt man diese Dinge nicht ernst. Amen. They never believe the spirit world. Die nehmen die geistliche Welt nicht that ernst. That there is the spirit, except if their plane is going to crash. Es sei denn, wenn sie mitten in einem Flugzeugabsturz sind. They're in the midst of problems. Oh my God, they'll not be calling on the God that they never believe. Dann schreibt man auf einmal, oh mein Gott, obwohl man man fängt an, einen Gott zu rufen, an den man schon geglaubt hat. Praise the Lord. Halleluja. Paul in Christ's word was not about flesh and blood. An Paulus ging es nicht um Fleisch und Blut. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 1. Go to Galatians 1. Galater 1. Look at how he got all the revelation. He did not go to university. Galatians 1. Praise the Lord. Halleluja. You know, the Bible is there for you and me. Die Bibel ist da für dich und für mich. Paul did not go to university to study the Bible. Paulus ist nicht zur Universität gegangen, die Bibel zu studieren. The Holy Ghost was der Heilige Geist war sein Lehrer, der ihm das alles beigebracht hat. Der ihm die Dinge beigebracht hat, die er wissen muss. The Holy Ghost is the der Heilige Geist ist der größte Lehrer. Are we there, please? Galatians 1. Galater 1. Vers 10. Listen. Look at it as I read, because of time, we're so close. From verse 10. If I said, do I now persuade men or God? Amen? Amen. Do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I'm not here to please anybody. Ich bin nicht hier, jemandem zu gefallen. Amen. Amen. Verse 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. It is Christ himself that revealed himself to me. Christus selbst hat sich mir offenbart. You know, it's not about degree. Es geht nicht um Bildung. It's about revelation. Es geht um Offenbarung. Jesus is revealing himself Jesus, to der us. Sich uns offenbart. But I neither received it of man. Ich habe es nicht von Menschen empfangen. I did not learn it in the school. Ich habe es nicht in der Schule gelernt. Is somebody getting it? It's not through degree. Sind sich durch Bildung. It's not, you know, degree upon degree. Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. You know my old life. Ihr kennt mein altes Leben. So also my self own life. Genauso auch mein altes Leben. My life before I know it. Mein Leben vorher kannte ich. You know, I've said this several times. Ich habe schon oft davon geredet. Ich liebe Menschen nicht aus mir heraus. Ich will alleine sein und nicht mit Leuten sein. Ich liebe es, alleine zu sein. Die Leute, die ich geliebt habe, waren einfach nur die Kinder meiner Mutter. Meine Mutter und die Kinder meiner Mutter. Amen. Amen. We are the only that I, das waren die Leute, einzigen Leute, die ich geliebt habe. Und die sehen konnte, oder sehen wollte, für die ich da sein wollte. Egal was ist, für diese Leute wollte ich da sein. Das war mein altes Leben. Aber jetzt sehe ich nur Christus. Amen. Jetzt basiert es auf Christus. Und ich bin das Alte. Amen. Das Alte ist tot und begraben. Ich sehe nicht mehr das natürliche Blut. Amen. Ich sehe nicht mehr auf das Fleisch. Das Blut von Christus ist dicker als jegliches Blut. Amen. Und das lernen wir. Wir lernen in der Welt von Christus zu leben. Denn wir wurden damit nicht geboren. Amen. Here Paul wrote all this for us so that we can learn. Paulus hat das hier alles geschrieben, damit wir lernen können. Amen. Amen. If you allow the natural blood to be your focus. Wenn wir zulassen, dass das natürliche Blut unser Fokus ist, werden wir es bereuen. Wir werden es bereuen, es ist eine Frage der Zeit. Wenn es dir nur um deine Mutter und deinen Vater geht, wirst du es bereuen. Es ist eine Frage der Zeit. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because flesh and blood profited nothing. That's what Jesus said. Weil Fleisch und Blut nützen nicht. John 6:63. He said, flesh and blood profit. Fleisch und Blut nützen nichts. Is somebody getting it? Amen. The flesh have to go. Das Fleisch muss gehen. The flesh family have to go. Die Fleischfamilie muss gehen. The love for them have to go. Die Liebe für sie muss gehen. It is the love of Christ. Die Liebe von Christus. That is the true love. Das ist die wahrhaftige Liebe. I'm not saying don't love the hidden. Ich sage nicht, dass wir sie I'm nicht saying lieben sollen. Love them with the love of Christ. Ich sage, wir sollen sie mit der Liebe von Christus lieben. Be there for them for Christ's sake. Sei für sie da wegen Christus, um ihnen Christus näher zu bringen, damit sie die Wahrheit erkennen und nicht um Kompromisse einzugehen. Praise the Lord. Halleluja. If they died today, wenn sie heute sterben und nicht errettet sind, wirst du es bereuen, because they will go to hell. Weil sie in die Hölle gehen werden. They will make hell. Sie werden in die Hölle gehen. How terrible it is for us to see those ones, those people we call our ones, our loved ones, they are now in hell. Und es wird schrecklich sein, unsere Familien, unsere Leute dort zu sehen. Praise the Lord. Hallelujah. He said I persecuted the church of God and wasted it. And I profited in the Jewish religion above many, my equal in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. The tradition die Überlieferung meiner Väter. Viele folgen noch der Überlieferung ihrer Väter. Die Überlieferung ihrer aber diese Menschen, die das noch nach, die dem nachgehen, werden ihre Väter in der Hölle weit auch treffen. They follow the tradition of those that are already here. Weil sie folgen den Traditionen der Menschen, die in der Hölle sind. Those ones in hell, they are crying and saying, in der Hölle und sagen, folgt uns nicht. Remember that rich man. Erinnert euch an den reichen Mann. I'm looking for somebody to tell them, to speak to them. Er hat nach jemanden gesucht, der seine Familie auf Erden warnt, damit seine Familie nicht am gleichen Ort ist, wo er jetzt ist. Praise the Lord. Halleluja. But when it please God, who separate me from my mother's womb, and called me by his grace to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Is somebody getting it? I did not go to any university. Ich bin nicht zu einer Uni gegangen, um ausgebildet zu werden. Not flesh and blood. Nicht Fleisch und Blut. No wonder the churches today they are all dead. Aber kein Wunder, dass so viele Gemeinden tot Amen. Sind. Look at Europe. No church. Das sehen wir in Europa. Keine Gemeinde. Neither went I to Jerusalem to them which were apostles before me. But I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years went up to Jerusalem to Peter. Praise the Lord. Hallelujah. He spent 3 years there. Er hat 3 Jahre dort verbracht. Amen. How many years did Jesus train the disciples? 3.5 years. Wie viele Jahre hat Jesus die Jünger ausgebildet? 3 Jahre. Praise the Lord. Hallelujah. And abode with him 50 days. But others of the apostles saw I none, save James and the lost brother. 20. Now these things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterward I came into the region of Syria and Sicilia. Verse 22. And was unknown by by faith unto the churches of Judea, where which were in Christ. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preached this faith which once he destroyed. And they glorify God in me. Amen. If people come to Christ, glorify God. Amen. Amen. Wenn Leute zu Christus kommen, preist den Herrn. Amen. Amen. You know, here Paul was a killer. Paulus war ein Mörder. He said he wasted the church. Er hat die Gemeinde zerstört. Amen. He wasted the church. Er hat die Gemeinde zerstört. But we thank God. They know, he said those people that did not hate him. Diese Leute haben ihn aber nicht gehasst. They did not fight him. Sie haben nicht bekämpft. They did not reject him. Sie haben nicht verweigert. He said they glorified God in him. Sie haben Gott um seine if Willen. If people come to Christ, glorify God. Christ, Leute zu Christus stop looking for one motive feiert. Or the other to think of. Feiert Christus und sucht nicht nach einem Motiv. Amen. Amen. Sie haben nicht nach einem Motiv gesucht, sie haben den Herrn gepriesen, dass er jetzt das Evangelium verbreitet. Und das gleiche sollten and wir auch be tun. Happy when people und uns freuen, wenn Leute zu Christus kommen and rejoice with them. Und Amen. Mit ihnen uns freuen. Praise the Lord. Halleluja. We have read them all. You know, here we have just read, there's nothing degree there. There's nothing university there. God's children should never live by their principles. Amen. Die Kinder Gottes sollten nicht nach den Prinzipien dieser Welt leben. I will talk about on Friday, Wednesday, continue from here. Amen. Am Mittwoch geht es weiter. Don't quench the spirit. Dass wir den Geist nicht dämpfen Amen. Sollen. Amen. Yeah.